auf dem Parkplatz steht ein viel zu junges Mädchen, sagt für 50 Mark mit allem, was du willst. Sie braucht dringend Geld zum Spritzen und sie hat ein eigenes Zimmer. Ich sag Fehlanzeige und sie blickt mir nach. In der Halle hockt ein Penner, zeigt die abgefrorenen Füße, wischt den letzten Tropfen Wermut aus dem Bad. Ganz am Anfang wollte er doch nur ein bisschen mehr vom Leben. Jetzt am Ende herrscht ein langes, leeres Leid. Und ich denk an die Vermehrung von 5 Broten und 2 Fischen durch den Mann, der unseren Lebenshunger stillt. Wer den traf, bei dem vermehrte sich die Liebe und der Friede, was wir nötiger benötigen als Brot. Setz mich in den Intercity zu den Nadelstreifenherren. Sind so ernst und wichtig und doch so egal. Es gibt Kaffee und wir reden, plötzlich zittert ihm die Stimme. Meine Frau zog mit den Kindern neulich aus. Nachts der Taxifahrer sagt, ich nehm grundsätzlich keine Türken. Und die Wut in seinen Augen macht mir Angst. Ganz am Anfang war doch er auch für mehr Frieden und Verständnis. Jetzt am Ende herrscht in ihm der blanke Hass. Und ich denk an die Vermehrung von 5 Broten und 2 Fischen durch den Mann, der unseren Lebenshunger stillt. Wer den traf, bei dem vermehrte sich die Liebe und der Friede, was wir nötiger benötigen als Brot. Doch was red ich hier vom anderen? Ich bin selbst oft stur und lieblos und verteile meistens Steine nur statt Brot. Ich hab viel zu wenig Liebe, schaffe viel zu wenig Frieden. Deshalb wundert mich, wie oft es doch geschieht. Dieses Wunder der Vermehrung von 5 Broten und 2 Fischen durch den Mann, der unseren Lebenshunger stillt. Bei dem vermehrt sich die Liebe und der Friede, was wir nötigen.